Das Reich der Franken, das Merowingerreich und sein Verfall. Untertitel: Wie die Franken mit den Römern verfahren, fränkische Stämme, die blutige Einigung durch Chlodwig, Reichsgründung und Reichsteilung, Fortsetzung der Eroberungspolitik durch die Söhne Chlodwigs, der Sturz der thüringischen Macht, Ende des Burgunderreiches, beginnender Verfall, wilder Kampf im Königshause, die Reichsversammlung in Paris. Viel härter als bei der Landnahme der Ostgermanen, welche die Römer in ihren alten Rechten duldeten und sie nur eines Teiles ihrer Besitzungen beraubten, härter noch als bei den Langobarden ging es am Rheine zu, wo die Franken eindrangen. Hier wird nicht lange Fehlerlesens gemacht. Die Franken brauchen Land für ihr zahlreich gewordenes Bauernvolk und dieses Land haben die Römer. So brechen die fränkischen Stämme über den Rhein und holen es sich allmählich. Was von der früheren Bevölkerung nicht flüchtet, wird unbarmherzig ausgemerzt. So grausam dies für den Augenblick, so segensvoll wird es für die Zukunft. Denn hier gibt es nun niemand mehr, der alte Rechte geltend machen, niemand, der auf den Tag der Vergeltung lauern kann. Nach zwei Generationen sitzt das Geschlecht der Eroberer so fest auf der neuen Scholle, als hätte sie ihn immer gehört, und das alte Unrecht ist begraben mit denen, die es erlitten haben. Auf dieser Landnahme beruht auch die brutale Schollenkraft der Franken, die einen Chlodwig, der als Mensch tief unter Theoderich steht, das feine Konzept des Ostgotenkönigs so lebensgefährlich bedrohen lässt. Theoderich wirkt hier wie ein hochorganisierter Einzelner gegenüber der Namenlosigkeit und beinahe mystischen Kraft des hinter Chlodwig stehenden fränkischen Bauernvolkes. Die Frankenstämme dringen, im Norden die Salier an der Jissel, in der Mitte etwas zurückgegliedert die Ribuarier um Köln und südlich die alten, schon in der besten Römerzeit gefürchteten Chatten über den Niederrhein. Die Chatten stoßen zwischen Mosel und Saar vor und zerstören bald nach der Mitte des 5. Jahrhunderts die Kaiserstadt Trier. Vor diesen vordrängenden Scharen weicht die römische Statthalterei Galliens immer mehr nach dem Westen zurück, schließlich nach dem Ende des Aetius, des letzten Römers, in einer verzweifelten Lage. Durch die Burgunder, die Aetius nach ihrer Niederlage 437 in Sabaudia, der Gegend des nachmaligen Burgund in der westlichen Schweiz, am Doubs und an der Saone angesiedelt hat, wie auch durch die Westgoten, ist das letzte römische Gallien vom weströmischen Reich abgeschnürt, auf sich selbst gestellt, wie ein Waldbaum im gerodeten Land, der jeden Augenblick den fällenden Hieb empfangen kann. Statthalter ist der Römer Syagrius und der ihn fällt der frankische Teilkönig von Tournai, der junge Chlodwig. Der in offener Feldschlacht 486 geschlagene Statthalter flüchtet zu den Westgoten, jedoch Alarich II. Liefert ihn an Chlodwig aus, der ihn unbarmherzig hinrichten lässt. Chlodwig aber, hoch über die Gaukönige seines Volkes emporgestiegen, herrscht nun bereits bis zur Seine. Soissons ist seine Residenz. Er hat die herrenlosen Großgüter eingezogen. In diesen neu eroberten Gebieten hört das fränkische Bauerntum auf, die römische Bauernbevölkerung wird nicht mehr unbarmherzig ausgetilgt. Sie tritt ins Untertanenverhältnis zum König unter ihrem eigenen Recht, die Landschaft Aremorica unterwirft sich sogar durch Vertrag. Das wird für später noch von verhängnisvoller Bedeutung als Quelle der Romanisierung in Verfassung, Sitte und Sprache. Die Ribuarier nimmt Chlodwig gegen die Alemannen in Schutz. In einer blutig hin und her wogenden Schlacht bei Zülpich 496 werden die Alemannen besiegt und müssen die Oberhoheit des Franken anerkennen. Sie verlieren zugleich ihr linksrheinisches Land bis auf das Elsass und rechts des Rheines werden sie durch eine fränkische Einwanderung im Maintal stark eingeschränkt. Einige ihrer Gaue haben sich damals von Theoderich in Graubünden ansiedeln lassen. Die Franken haben sich durch ihren Sieg einen gefährlichen Konkurrenten vom Leibe geschafft und sich zugleich in der Siedlung wieder nach rückwärts gegen das altgermanische Land gewendet. Dadurch werden Kräfte gebunden, die in Gallien angesiedelt das Land stärker hätten eindeutschen können. Doch ist dadurch auch eine Verstärkung des fränkischen Bauernlandes, Kraftquelle für die Zeit eines Verfalls, zustande gekommen. Angeblich aufgrund eines Gelöbnisses in der Bedrängnis der Alemannenschlacht wird Chlodwig Christ. Und zwar durch den Einfluss seiner burgundischen Gemahlin Clotildis und wohl auch des Erzbischofs Remigius von Reims, zugleich Katholik. Er tritt mit 3000 Getreuen in Reims über. Von da ab ist er in seinem Einfluss auf seine Untertanen, besonders die römischen, gestärkt, zugleich aber auch der stille Teilhaber an allen Unternehmungen gegen die arianischen Germanen. Die römischen Untertanen der Westgoten werden zu ihm neigen, was ihm den Kampf gegen dieses Kernvolk sehr erleichtern wird. So wird er Fanghund des Katholizismus und Römertums gegen seine arianischen Volksgenossen. In seiner Taufe wurzelt aber auch die starke Stellung der späteren französischen Herrscher als der allerchristlichsten Könige, obwohl sie selbst ihrem Ahnherrn Chlodwig getreu zumeist alles mehr als von Herzen Christen gewesen sind. Nun wendet sich der Katholik Chlodwig gegen seine burgundischen Verwandten. Und nachdem er bei Dijon Sieger geblieben, folgen ihm die Burgunder in dem Kampf gegen die Westgoten, der schon als Religionskrieg geführt wird. Trotz des Einschreitens des Theoderich, das ihm einen Teil der in der Schlacht bei Volant erstrittenen Siegesbeute entreißt, erstreckt sich das Reich des Chlodwig danach bereits von der Garonne bis zum Lech. Ein Reich, das ihm allein gehört. Denn alle Gaukönige, die ihm früher gleichberechtigt waren, alle die Siegbert, Chararich, Cloderich, Ragnachar und Richard, hat er beseitigt, mit einer Hinterlist, die eines Cesare Borgia Künste an Brutalität erreicht, an Erfolg übertrifft. Er hat sie ausgerottet und seine eigene Familie entvölkert, um Alleinherrscher zu sein. Kein König der Völkerwanderung ist erfolgreicher als er, weil ihm keiner an Brutalität erreicht. Die alte Gleichheit der Freien im Volke ist durch diesen Herrscher für alle Folgezeit zerstört. Er und die Kirche sind die Erben der einstigen Freiheit, hat doch dem König die Eroberung des romanischen Provinziallandes die Machtfülle des Kaisers über die da selbst wohnende Bevölkerung gebracht und strahlen von hier auch gegen seine germanischen Untertanen ein stärkeres Herrenrecht und entschlossener Unterordnungsdrang aus, hat doch die Kirche durch den König reichste Landgaben erhalten und ist seine einflussreiche Helferin in der Durchsetzung königlicher Autorität geworden.